Die männliche Hälfte des Teams ist älter als die Frau, aber es ist schwer zu sagen, um wie viele Jahre. Normalerweise gelingt es Danny ganz gut, das Alter anderer Leute einzuschätzen, ein paar Jährchen hin oder her, aber der Typ da ist ihm schleierhaft. Der könnte 45 sein oder auch knapp vor der Pensionierung stehen. Er könnte krank sein oder einfach nur müde. Eine Halbinsel aus drahtigen, leicht welligen Haaren, zu gleichen Teilen rot und grau, reicht fast bis zum Stirnansatz. Die Haare sind so streng zurückgekämmt, dass sich vorne eine Spitze bildet. Auf beiden Seiten davon glänzt der Schädel in einer makellosen Cremefarbe. Die Augen sind dunkel und sitzen tief in den Höhlen, unter denen Tränensäcke liegen. Das schwarze Sakko ist an den Ellbogen ausgeblichen, als wäre es schon dutzende Male in der Reinigung gewesen. Auch bei dem Mann hängt eine Dienstmarke vom KBI am Gürtel, eine Waffe trägt er jedoch nicht. Sonst, denkt Danny, würde deren Gewicht die Schlabberjeans bis zu den Knöcheln herunterziehen und flatternde Altmänner-Boxershorts freilegen. Vorn hat er keinen Bauch, an der Seite hat er keine Hüften, und wenn er sich umdrehen würde, sähe man unter den Jeans einen nicht vorhandenen Hintern, der die spezielle Eigenschaft vieler hagerer weißer Männer aus dem Mittleren Westen ist. Das Einzige, was fehlt, ist ein die Unterlippe ausbeulendes Stück Kautabak. Der Cop tritt vor und streckt Danny die Hand entgegen. »Daniel Coughlin?« »Ich bin Inspektor Franklin Gelbert vom Kansas Bureau of Investigation. Das ist meine Kollegin, Inspektor Ella Davis.« Gelberts Griff ist fest und fühlt sich fast so heiß an, als hätte er Fieber. Danny schüttelt die Hand kurz und lässt wieder los. Die Frau reicht ihm nicht die Hand, sondern starrt ihn nur abschätzend an. Es ist fast so, als sähe sie schon die traurige Situation vor sich, wie er der Presse vorgeführt wird. Doch das beunruhigt Danny nicht so sehr wie der Blick, den Gelbert auf ihn richtet. Der hat etwas Schroffes an sich und drückt aus, dass Gelbert schon unzählige Male jemand wie Danny gegenüberstand. »Wissen Sie, weshalb wir hier sind?« fragt Ella Davis. Die Sorte Frage kennt Danny. Es ist, als würde man einen Kerl fragen, ob er immer noch seine Frau verprügelt. Eine Frage, auf die es keine passende Antwort gibt. »Warum sagen Sie es mir nicht einfach?« Bevor einer der beiden etwas erwidern kann, geht quietschend die Tür am Ende des alten Flügels auf und knallt wieder zu. Es ist Jesse. »Wir sind mit dem Fegen unter der Tribüne fertig, Danny. Sie hätten mal sehen sollen, was da alles...« Er sieht den Mann in dem verblichenen schwarzen Sakko und die Frau in der blauen Hose und unterbricht sich. »Jesse, wie wär's, wenn du...« Bevor Danny den Satz vollenden kann, quietscht und knallt die Tür erneut. Diesmal ist es Pat, mit tief sitzenden Jeans, nach hinten gedrehter Mütze, alles cool. Er bleibt hinter Jesse stehen und beäugt Dannys Besucher mit schiefgelegtem Kopf. Als er die Waffe der Frau und die Dienstmarken sieht, tritt ein leichtes Lächeln in sein Gesicht. Danny versucht es noch einmal. »Wie wär's, wenn ihr beiden ein bisschen früher ins Wochenende geht? Ich werd euch um 4 ausstempeln.« »Echt?« fragt Pat. Auch Jesse fragt nach, ob Danny sich da sicher sei, woraufhin Pat ihn in die Schulter knufft. »Pass auf, dass du das nicht verbockst.« Pat lächelt immer noch, aber nicht, weil er eine Stunde früher ins Wochenende starten kann. Ihm gefällt die Vorstellung, dass sein Chef Probleme mit der Polizei haben könnte. »Ja, ganz sicher. Wenn ihr irgendwelches Zeug im Abstellraum deponiert habt, nehmt es raus, bevor ihr geht.« Die beiden machen sich davon. Jesse wirft noch einen kurzen Blick über die Schulter und Danny ist berührt von der Besorgnis, die er darin liest. Als die Tür zuknallt, wendet er sich wieder Gelbert und Davis zu und wiederholt seine Frage. »Warum sagen Sie es mir nicht einfach?« Davis weicht aus. »Wir möchten Ihnen nur ein paar Fragen stellen, Mr. Coughlin. Wie wär's, wenn Sie eine kleine Spazierfahrt mit uns machen?« »Die Polizei von Manitou hat uns freundlicherweise ihren Pausenraum zur Verfügung gestellt. Wir können in 20 Minuten dort sein.« Danny schüttelt den Kopf. »Ich habe den beiden jungen Männern versprochen, dass ich sie um 4 ausstemple. Unterhalten wir uns doch in der Bibliothek.« Ella Davis wirft ihrem Kollegen einen kurzen Blick zu. Gelbert zuckt mit den Schultern und lässt ein Lächeln aufblitzen, bei dem man kurz das Gebiss sieht. Die Zähne sind weiß, also kein Kautabak, denkt Danny, aber so klein, dass sie kaum mehr als Stummel sind. Er knirscht, denkt Danny, dadurch kommt sowas zustande?